Gott kam in diese Welt, weil uns der Friede fehlt. Gott kam in unsere Nacht, weil er an uns gedacht. Doch diese Welt hat keinen Platz für ihn, für seinen Sohn war kein Zuhaus. Er kam zu uns, doch keiner wollte ihn, denn vielen war der Heiland unbequem. Er kam aus Liebe, doch er sucht uns immer noch. Er kam in unsere Zeit, in Krieg und Herzeleid. Doch diese Welt hat's keinen Platz für ihn. Ein dunkler Stahl, das war sein Los. Er kam zu uns, wir wollten ihn nicht sehen. Uns klopfte an, musste er weitergehen. Er kam in diese Welt, hat Liebe dargestellt, verließ den Himmelsthron, bekam die Dornenkron. Ja, diese Welt hat's keinen Platz für ihn. Für Gottes Sohn blieb nur ein Kreuz. Er kommt zu dir, hast du jetzt Raum für ihn? Oh, lass ihn nicht an dir vorüberziehen.